Das sind unsere Themen: Containerbrand, Weihnachtszauber im Sprottezentrum und Langendammer Dartspieler erfolgreich. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Die Gasversorgung Grafschaft Hoya lässt momentan ihr Netz überprüfen. Nach einer Auflage müssen mögliche Schäden frühzeitig erkannt und beseitigt werden können. Mit Erdgas-Spürgeräten werden auch die Hausanschlussleitungen von Privatgrundstücken kontrolliert. Die Gasversorgung Grafschaft Hoya bittet hierfür um Verständnis. Leitungsprüfer können sich ausweisen. Darauf verweist das zuständige Unternehmen in einer Pressemitteilung. Zum dritten Mal lädt der Sprotteverein morgen von 16 bis 18 Uhr zum vorweihnachtlichen Miteinander ein. Rund ums Sprottezentrum soll auch in diesem Jahr wieder ein echtes Weihnachtsmarktfeeling entstehen. Leiterin Barbara Weißenborn freut sich auf einen bunten Nachmittag. Wir haben draußen eine schöne Weihnachtsbude, da verkaufen wir ein bisschen Kunsthandwerk, zum Teil aus unseren Gruppen, zum Teil haben es Leute gebastelt. Es gibt Teepunsch, Glühwein, Bratwürstchen und im Sprottedino haben wir offen, da gibt es eine Kaffeestube, ja, und die eine oder andere Überraschung am Nachmittag. Mit Sicherheit kommt der Kindergarten und singt halt so ein bisschen was Weihnachtliches. Mal gucken, ist eine kleine Überraschung. Zu einem Brand kam es gestern Abend im Zeisigweg in Nienburg. Anwohner bemerkten, dass ein Altpapiercontainer in Brand geraten war. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Ein Kamerad der Feuerwehr Nienburg, der in der Nähe wohnt, bemerkte ebenfalls das Feuer. Er griff zu seinem Feuerlöscher und erstickte die Flammen. Die anrückenden Kollegen der Ortsfeuerwehr brauchten nur noch nachlöschen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Dartspieler des DC Langendamm kehrten von den NDV-Ranglistenturnieren aus Ebsdorf mit hervorragenden Ergebnissen zurück. Uwe Landeck siegte in einem knappen Finale gegen Volker Drewes und schnappte sich wieder einmal ein NDV-Ranglistenturnier. Carola Glado gelang mit dem dritten Platz der Sprung aufs Treppchen. Marian Ebeling erreichte bei der fünften Ausgabe des NDV-RLT am Samstag den zweiten Platz. Hiermit bestätigte er erneut seine fantastische Form auch auf höchster Landesebene. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.